In meiner Welt läuft grad alles ziemlich schief. Ich will entfliehen, höre deshalb laut Musik. Ich fühl den Bass, spür die Line, hör den Beat. Es lässt mich wissen, dass es Lebensfreude gibt. Ich war so traurig, hatte Tränen im Gesicht. Sie sind getrocknet und ich merk von ihnen nichts. Ich fühl mich frei und es kommt nur durch Musik. Es wachsen Flügel und ich merke, wie ich flieg. Ich schreib den Text und ich fühl mich dabei frei. Solange ich singe, geht das Glück gar nicht vorbei. Ich nehm ein Blatt, nehm ein Stift, es beginnt. Ich schreib einen Text, weil er über mich bestimmt. Es ist Musik, die durch meinen Körper fließt. Es ist ein Lied, was jeder Mensch genießt. Es ist eine Line, die so viel sagen will. Es ist der Beat und er bleibt doch niemals still. Es ist grad abends und ich fühl mich so allein. Ich mach ein Lied und dann wird's nicht mehr so sein. Es geht ins Blut, durch meinen Kopf und zurück. Ich bin so fröhlich, nur Musik ist echtes Glück. Ich kann nichts machen, die Kontrolle ist verloren. Durch dieses Lied hab ich mein Leben neu geboren. Fang an zu lachen, Mann, ich lach den ganzen Tag. Der Grund ist klar, weil ich dieses Leben mag. Ich lieb Musik, leb mein Leben und mag dich. Musik ist Freude, einfach alles Glück für mich. Ich schreibe weiter, meine Träume blühen auf. Die Tür steht offen, deshalb geb ich niemals auf. Ich freu mich weiter, hab ein Lächeln im Gesicht. Ja, so ein Lächeln hatte ich ziemlich lange nicht. Das Lied geht weiter und ich find's noch immer toll. Es soll nie enden, nein, ich find es wundervoll. Ich dreh den Bass auf und ich strahle voller Glück. Ich will noch mehr und ich dreh ein kleines Stück. Es ist Musik, die durch meinen Körper fließt. Es ist ein Lied, was jeder Mensch genießt.